Die Stadt San Miguel, die äquatorianischen Provinz Bolívar, beschloss, den Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un und der antijapanischen Heldin Kim Jong-su den Ehrenbürger zu verleihen. Am 8. Januar wurde der Beschluss zur Verleihung des Ehrenbürgers an sie gefasst. Im Beschluss wurde hervorgehoben, in Widerspiegelung der grenzenlosen Hochachtung der Regierung und der Bewohner der Stadt San Miguel vor dem ewigen Präsidenten der TVRK, Generalissimus Kim Il-sung, dem ewigen Führer der Partei der Arbeit Koreas, Generalissimus Kim Jong-il, der antijapanischen Heldin Frau Kim Jong-su und dem Marschall Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und des Willens zur Festigung der brüderlichen Bande und Einheit mit dem koreanischen Volk, werde ihnen der Ehrenbürger verliehen.